Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 40, 2018, Episode 590, Börse Downtime. Ja, Woche 40, ja, das heißt, wir sind schon langsam, aber sicher geht schon wieder Richtung Ende des Jahres, ja. Die Weihnachtssachen liegen schon in den Geschäften, ja, Gebäck und alles Mögliche. Die Leute sind schon in, man könnte schon fast sagen, in Weihnachtsstimmung im Oktober. Ja. Es wird auch richtig kalt schon, Wahnsinn. Und jetzt denkt man, okay, alles ist alles wunderbar, ja, aber nicht für Elon Musk. Elon Musk, für den ist es nicht wunderbar, diese verfrühte Vorweihnachtszeit, denn da ist wieder etwas Schlimmes passiert. Da muss ich schon sagen, ich habe richtig Hass bekommen da, das muss ich ganz klar sagen, ja. Diese verdammten Geldsäcke, das muss man wirklich, also ich kann mich da kaum beruhigen. Ja. Genies werden durch diese Geldsäcke unter Beschuss genommen. Ja. Elon Musk wird gezwungen, seinen Tesla-Vorsitz abzugeben, weil er diese Aussage gemacht hat, dass Tesla möglicherweise von der Börse sich zurückziehen will. Die Börsenaufsicht fand es nicht lustig und hat da wohl mit einer Klage, oder hat nicht wohl, sondern hat mit einer Klage gedroht, und jetzt hat sich Elon Musk da mehr oder minder geeinigt, ja, und er bleibt zwar CEO, aber er darf die Rolle des Chairmans, also des Vorsitzenden, nicht mehr ausführen, und zwar für mindestens 3 Jahre nicht, muss 20 Millionen Dollar zahlen, und ist natürlich jetzt sehr verständlicherweise, ja, sehr geschockt und traurig, dass er hier seine Firma quasi jetzt im Prinzip aus der Hand gerissen bekommt durch die Börsen. Eigentlich kann man so das nicht anders sagen. CEO hin, CEO her. Das ist der erste Schritt zur Entmachtung von Elon Musk. Er kann jetzt quasi in dem Vorsitz nicht mehr direkt mitbestimmen. Das ist meiner Meinung nach, das kommt einer Enthauptung gleich, wenn man das auf die Finanzwelt überträgt. Und das ist wirklich eine Katastrophe. Dieser Visionär, dieser Vordenker, dieses Genie, ja, muss sich von diesen Börsengeldsäcken, ja, jetzt in seiner Arbeit stören lassen, als ob die Menschheit nicht wirklich wichtige Probleme hätte, die er versucht zu lösen. Nein, jetzt wird er auch noch darin behindert, indem man versucht, sein Lebenswerk ihm zu entreißen, ja, wegen einer Aussage, die ich für richtig empfinde. Ja. Das Einzige, was ich nicht für richtig empfinde, ist, dass er es dann auch nicht gemacht hat. Das wäre wirklich eine richtige Sache gewesen. Ich weiß nicht, so einfach geht es natürlich nicht. Er kann das ja auch nicht alleine entscheiden, sowieso nicht. Aber ich hoffe doch, dass er weiterhin das anstrengt, Tesla von der Börse zu nehmen, damit diese, ich hätte was, eben fast wieder ein paar Kraftausdrücke benutzt, ne? Aber ich bleibe mal bei Geldsäcken, ja, bei diesen Geldsäcken, den Zugriff auf diese Firma, die möglicherweise die Zukunft der Menschheit mitgestaltet, zu entreißen, ja, und lieber die Finanzierung selbst in die Hand zu nehmen durch Investoren außerhalb der Börse. Ja. Wenn dies nicht mehr möglich ist, dann sehe ich die gesamte freie Marktwirtschaft in Gefahr in den USA, wenn solch ein Versuch bereits strafbar ist. Ja, dann muss man sagen, dann gibt es nur eins, was man tun kann, wenn man so ein Visionär ist: niemals an die Börse gehen. Ja, egal, auch wenn es dann nichts bringt, ja, Und auch wenn die privaten Investoren dann vielleicht nicht so viel Geld locker machen, wie man bekommen würde, wenn man einen Aktiengang macht, nicht machen. Ja. Vielleicht ist das Zukunftsmodell doch tatsächlich wieder Familienunternehmen, ja, und Einzelunternehmen, die eben gesponsert werden von größeren Geldgebern, ja, aber nicht mehr in diesem Modell Börse. Denn wenn die Börse so massiv Einfluss nimmt auf solch wichtige Entscheidungsträger, dann ist meiner Meinung nach die Grenze lange schon überschritten, was man in einer scheinbar nicht mehr freien Marktwirtschaft tun kann oder ja, was man tun sollte, ja, eigentlich in einer freien Marktwirtschaft. Und wenn das nicht mehr geht, dann haben wir eine Börsendiktatur. Ja, das wird so nicht funktionieren. Wer ist denn eigentlich die Kapitalmarktaufsicht SEC? Das dürfte überhaupt gar nicht interessieren, ja. Und ich muss wirklich sagen, ich bin da entsetzt, dass das überhaupt geht, aber naja, USA ist halt das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ja. Das Problem ist, dass es eben nicht nur ein amerikanisches Problem ist, diese seltsame Börsenaufsicht mit den Geldsäcken, die können auch andere Firmen international verklagen und auch zum Beispiel dann Maßnahmen gegen Firmen anstreben, die sich darum nicht kümmern, ja, beispielsweise. Die Börsen sind ja verwoben, also die deutsche Börse, der deutsche Aktienindex beispielsweise, da braucht man sich jetzt nicht zu freuen, dass das in den USA dort passiert in der Börse. Die Börsen rund um die Welt gehören fast allen wenigen, wie könnte man die denn sagen? Was sind denn das für Schattengestalten im Hintergrund von diesen Börsen? Aber die gehören Aufsichtsräten sozusagen, ja, egal wie die Börsen sich auch nennen. Ja. Und also ich muss das sagen, da haben wir eine ganz, ganz große Schieflage momentan und es kann eigentlich nur heißen, dass wir solche großen Börsen, internationale Börsen auch versuchen, für die Geschicke der Menschheit auch auseinanderzudriften. Das heißt, solche Börsendiktaturen müssen zerschlagen werden, meiner Meinung nach, damit es nicht mehr möglich ist, dass die eine solche Macht ausüben können auf einzelne Firmen oder Personen. Ja, ganz klar. Es ist also wirklich ein Trauerspiel, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Genies von der eigenen Firma beziehungsweise von Börsenvorgängen da behindert werden. Und das ist schon eine wirklich traurige Geschichte. Ich weiß, ich hoffe, der hat einen guten Plan im Petto noch. Offenbar ist er aber jetzt auch erstmal am Boden zerstört. Wie gesagt, ich kann es verstehen, aber ich würde wirklich mir wünschen, dass Tesla tatsächlich dann sich von der Börse zurückzieht und auf eigene Faust weitermacht. Ich muss das auch erst noch in den nächsten Wochen mal analysieren, wie das aussieht. Ich bin kein Börsenexperte und das will ich auch gar nicht sein. Ich bin eher dafür, dass man sowas wie die Börse abschafft, ja, und das auf eigene Faust regeln. Ich kann nur alle Firmen aufrufen, die versuchen, für die Zukunft zu planen. Geht ja nicht an diese Verbrecher von der Börse. So. Gut, dann wollen wir mal gucken. Der Gründer von Instagram, ja, der verlässt Facebook. Ja, weil ich ja eben schon gesagt habe, ne, die Leute, die maßgeblich sind, sind oft die dann letztendlich aus ihren Firmen ausgebotet werden. Ja. Bei den Instagram-Gründern ist es ein bisschen anders gewesen. Instagram hat ja Wurde ja gekauft von Facebook damals und natürlich waren die beiden Gründer dann noch weiter mit an Bord, waren also bei Facebook quasi angestellt dann und waren noch für ihr Projekt eben verantwortlich. Kevin Systrom und Mike Krieger, die haben eben die Posten jetzt verlassen. Und der genaue Hintergrund ist nicht ganz klar. Es wird aber gemunkelt, dass eben eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem Umgang von Facebook mit Instagram dahinter stecken könnte. Ja, was mich auch nicht wundert. Facebook war ja in den letzten Jahren immer so, man hat den Firmen viel versprochen. Bei WhatsApp war es ja auch genau das Gleiche. Ja. Und letztendlich wurden diese Versprechen nur teilweise oder gleich gar nicht eingehalten. Ja. Autonomie und bla bla bla, das ging immer nur eine gewisse Zeit und dann waren die voll integriert in das Facebook-System und die einstigen Leader in diesen Projekten waren dann eben entmachtet und Facebook hat da die komplette Kontrolle. Gut, ich meine, man kann natürlich sagen, ja klar, wenn eine Firma wie Facebook eine andere Firma kauft, dann gehört diese Firma eben Facebook. Ja, und dann haben die auch die Kontrolle. Ja, klar. Nur, dann sollten die vorher keine Versprechen machen. Dann sollten die ganz klar sagen, du, wir nehmen dein Projekt, machen damit, was wir wollen und du kannst nach Hause gehen. Ja? Dann sollen die das ganz klar sagen. Die waren ja auch wegen WhatsApp hier in Europa auch unter Beschuss. Da hieß ja auch, die Daten und so weiter werden getrennt, die Datenbestände werden getrennt behandelt. Es war dann auf einmal, wollte Facebook dann das auf einmal nicht mehr machen. Dagegen hat die EU dann, ist die EU dann vorgegangen. Und im Prinzip ist es ein offenes Geheimnis, dass Facebook die Daten von WhatsApp schon längst abgezogen hat. Ja? Und das alles andere ist Wischiwaschi, da brauchen wir doch gar nicht drüber zu reden. Ja? Das ist so ein offenes Geheimnis. Ja? Und jetzt hier mit den Instagram-Gründern verabschieden sich jetzt weitere Chefs, möchte ich mal sagen, von anderen Projekten, ja, auch WhatsApp, es war eine interessante Story auch von einem WhatsApp-Mitbegründer, der sogar auf über 800 Millionen, ach, das ist Kleinigkeit, wie eine Null, oder? Ist doch egal. Naja, jedenfalls einen sehr hohen Betrag, ja, verzichtet hat, nur um eben hier rauszukommen aus diesem WhatsApp-Facebook-Konstrukt. Mhm. Derweil ist Facebook unter Beschuss, und zwar tatsächlich von einem Hackerangriff ist die Rede in der Wire. Da heißt es unter anderem, dass auch offensichtlich jetzt bestätigt ist, weil das auch andere Tech-Redaktionen auch noch sogar genauer noch beleuchten. 50 Millionen Accounts wurden geklaut oder zumindest die Daten abgezogen. Und das ist schon selbst für Facebook eine gar nicht so kleine Zahl. Zwar haben die Milliarden von Nutzer, aber trotzdem ist das natürlich eine sehr, sehr große Gefahr. Und ich glaube, also eigentlich ist da Panik angesagt. Ja, also wer jetzt bei Facebook ist, sollte schon mal ein paar Gedanken daran verschwenden, zumindest mal schnell ein neues Passwort zu machen, ja, und hoffen, dass er keine brisanten Daten in seinem Facebook-Account hat. Ich meine, wer bei Facebook brisante Daten hinterlegt, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Ja, ich traue der Firma nicht weiter, als ich die Server crashen kann, also gar nicht. Und deswegen sollte man da sowieso nichts reinlegen. Aber wer das gemacht hat, jetzt ist der Zeitpunkt für Panik. Denn auch hier weiß man gar nicht, wie weit das weiter verzweigt ist. Diese 50 Millionen Accounts könnten durchaus weiter verzweigt Hinweise geben, wiederum auf andere Accounts. Dieser Exploit ist zwar jetzt wohl unter Kontrolle, ja, aber dennoch könnten dadurch weitere Sicherheitslücken entstanden sein, die jetzt noch gar nicht noch gar nicht bekannt sind, ja, durch eben Social Engineering ähnliches, ja, kennt man ja, über diese Accounts möglicherweise oder eben über Zugangsdaten, die man da bekommen hat oder Informationen, die man da bekommen hat, ja. So sieht es also aus. Das ist schon ein heftiger Schlag gegen Facebook, aber es wird natürlich so laufen wie immer. Das heißt, die Leute werden das konsequent ignorieren. Niemand wird deswegen oder kaum jemand wird deswegen seinen Facebook-Account löschen. Alle sagen, naja, so Facebook ist ja kacke, ne? Aber jeder hat einen Account. Da muss ich schon sagen, Leute, also so Rückgrat habt ihr ja keins, ne? Also, ne? Ich meine ja nur, also wenn, dann ergebt euch dem Gott Facebook wenigstens auch richtig, ja, und betet ihn an, aber nicht schimpfen und hintenrum und dann trotzdem Facebook nutzen. Das ist doof. Ja. Das sollte man nicht tun. Apple kauft Shazam. Also, was soll man da sagen? Da wurde dem Gott eben dann gehuldet, ja, und man hat sich kaufen lassen. Endlich ist mal was klar, also Apple kauft Shazam. Wenn ihr also einen Shazam-Account habt, ist jetzt die Zeit da, euren Account zu löschen, eure Daten versuchen zu löschen, solange es noch geht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon passiert, das ist ja immer so eine Geschichte, das ist ja eine offizielle Bekanntgabe schon von Apple. Also wenn ihr natürlich davon ausgehend, wenn ihr Apple keine von euren Daten geben wollt. Wenn euch das egal ist, braucht ihr natürlich da nichts zu machen. Dann könnt ihr euch sogar freuen, wenn ihr Apple-Fans seid. Jetzt habt ihr noch eine weitere App in eurem Portfolio, die das eben unter dem Apple-Dach angeboten wird. Aber wie gesagt, wenn ihr sagt, nee, ich möchte meine Daten nicht an Apple loshaben, dann müsst ihr also möglichst sofort, ja, euren Account und eure Daten löschen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eben schon passiert ist, dass Apple die Daten vielleicht sogar schon hat. Ist ja eine offizielle Apple-Meldung. Mist. Google Pay mit QR-Codes gesichtet. Ich habe ja letzte Woche hier groß und lang lamentiert, ja, dass in Japan jetzt auch ein Startup gibt, das das Bezahlen per QR-Codes ermöglichen sollte. Das kann natürlich Google obwohl es Google ist, ja, ein weiterer Gott, ja. obwohl es Google ist, können die da natürlich den Geldsäcken, den Banken natürlich nicht diktieren, was für Zahlungsmöglichkeiten, Methoden da gemacht werden sollen, ja, weil die sind mächtig, die können sogar Elon Musk in die Knie zwingen, also da ist man als Google auch lieber ein bisschen ruhig, ja, schon wird der Geldhahn zugedreht oder wird auf einmal auch entmachtet, ne, durch die Börsenaufsicht, ja. Und jedenfalls Google Pay zu Google Pay, da kann natürlich Google was machen und das soll wohl jetzt demnächst gehen. Das haben die Jungs bei XDA Developers hier herausgefunden. Da wird es wohl einen QR-Code-Payment geben zwischen GPay-Nutzern. Das ist immerhin schon mal ein Anfang. Vielleicht kann sich ja GPay mausern, dass sie irgendwann mal so PayPal oder so ersetzen und dann können wir das alles unkompliziert machen. Ja. Und das ist ja gar nicht so schlecht. Je mehr Systeme in dieser Richtung gibt, desto besser, finde ich. Die Zahlungsweisen privat zu privat mit Überweisung, das ist also vorsintflutlich, das dauert viel zu lange, die Banken pennen. Und die Lösungen, die hier in Europa, spezifisch Deutschland, angeboten werden, an Alternativen zu PayPal, sind so lächerlich, dass ich schon die Tränen in die Augen kriege, wenn ich das nur sehe. Von kostenlos kann ja auch gar keine Rede mehr sein, ja. Also das ist wirklich erbärmlich und traurig, was da probiert wird zu etablieren von den deutschen Banken. Lieber würde ich mein Geld auf wieder bar überreichen, ja, als diese Zahldienste nutzen, ja. Nein, mache ich natürlich nicht. Forward forever, backward never, außer vielleicht beim Notizbuch, ja, ja. Ja, da gibt es bestimmt einen Hörer, der hätte jetzt bestimmt wieder was gesagt dazu. Ja, genau. Ja. aber das ist einfach nicht effektiv genug. Ja. Darum geht es mir, also Effektivitäten, deswegen auch hier jede Möglichkeit zum vernünftigen Bezahlen und QR-Code-Payment Person zu Person, super genial. Einfacher geht's nicht. Voraussetzung natürlich, jeder hat seinen GPay-Account. Im Prinzip, wir sind tatsächlich am Ende. Ja. Aber ich habe immer noch das lustige Video der Woche. Diesmal ist es tatsächlich lustig, aber in Form eines Musikvideos, eines sehr alten Musikvideos. Deswegen ist die Qualität zwar sehr schlecht, aber guckt es euch an. Die Geldsäcke da drin sind eindeutig zu erkennen, ja. Auf die wird auch geschimpft in dem Lied, ja, Glory Stupid Mr. Dobelina. Mhm. Perfekt. Eins meiner Lieblingssongs all time, ja. Denn da wird auch ein bisschen was mal gesagt, was schon seit Jahrzehnten Fakt ist. Ja, und das wird sich wohl auch nicht ändern. Ja. Aber wenn ich die Krawattenträger schon sehe, geht mir das Messer im Sack auf. Ja, für die Krawatte abzuschneiden natürlich, sonst nichts. Was habt ihr wieder gedacht? Also wirklich. Meine Güte. Okay, also damit sind wir dann auch endgültig am Ende mit den Nerven und mit der Rios Wochensicht für diese Woche. Ja. Wenn ihr mehr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, ja, auf YouTube. Dem Gott YouTube, ja. Dort könnt ihr die Kommentare hinterlassen, entweder im Videobeitrag oder im Diskussionsforum auf dem Channel The Netcast. Dort findet ihr alles. Und dort findet ihr dann auch beim Video die ganzen Links und Informationen zu der Sendung. Und ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss.